Es schaut bei Nacht und Tage dein holdes Bild mich an und legt mir vor die Frage, ob ich dich lassen kann. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Die Freuden dieser Erde sah ich wie Schaum vergehen. Sie konnten mir nichts werden, dein Kreuz nur blieb mir stehen. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Oft habe ich gejammert, wenn Satans List mich schlug. Jetzt hab ich den umklammert, der meine Sünden trug. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Nun steht bei Nacht und Tage dein Bild im Herzen mir, dass ich es jedem sage, wie gut es ist bei dir. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und Tod.